cause. Sprechen auch morgen darüber, dass wir eine integrative Bildung brauchen. Und dafür spricht sich jetzt Kerstin Geis auf. Kerstin Geis ist heute hier für den Elternbund Hessen, ist aber gleichzeitig auch Vorsitzende des Landeselternbeirates, der unsere Aktion ebenfalls unterstützt hat, wofür wir uns sehr bedanken. Kerstin, bitte. Das einzufordern, was unseren Kindern schon lange zusteht, eine bessere und gerechtere Bildung. Die Politik in Hessen wird aufgefordert, der Bildung endlich die Priorität einzuräumen, die tatsächlich zu Verbesserungen an Hessens Schulen führt. Es muss Schluss sein damit, den Schulen immer wieder neue Aufgaben, Konzepte und Prestigeprojekte wie zum Beispiel die ACT zu verordnen und das ohne die nötigen finanziellen Rahmenbedingungen bereitzustellen. Es sind keine Billiglösungen wie Unterrichtsgarantie Plus und pädagogische Mittagsbetreuung gefragt, sondern eine Ausstattung mit professionellem Personal, modernen Raumkonzepten und zeitgemäßen Lehr- und Lernmitteln. Statt einem halbherzigen Herumdoktern an den vorhandenen Schulstrukturen, von der Dreigliedrigkeit über die Schulformvielfalt zum Schulformchaos, wird ein umfassendes neues Bildungskonzept benötigt, das den Anforderungen der Schulen vor Ort sowie dem individuellen Förderbedarf des einzelnen Kindes gerecht wird. In Zeiten wie diesen können wir es uns nicht erlauben, auch nur ein einziges Kind in Hessens Schulen zu verlieren. Dringend erforderlich ist der flächendeckende Aufbau der Schulen für Ganztagsschulen, in welchen eine adäquate altersgemäße Rekrutierung des Unterrichts erfolgen kann. Nur so haben Lehrerinnen und Lehrer die erforderliche Zeit, unsere Kinder in erforderlichem Maß zu fördern und zu fordern. Und nur durch individuelle Förderung von Anfang an kann der bestmögliche Bildungsabschluss ermöglicht werden. Der viel zu hohen Klassengrößen, die immer mehr bis zu den absoluten Obergrenzen ausgeschöpft werden, um Lehrerstellen zu sparen, machen einen qualitativ hochwertigen Unterricht in der Praxis unmöglich. Zum Frontalunterricht gibt es kaum andere Möglichkeiten und Unterrichtsmethoden. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, die Obergrenzen für Klassengrößen in allen Schulformen herabzusetzen und eine spürbare Erhöhung der Anzahl von Lehrerstellen vorzunehmen. Dieser Bedarf besteht insbesondere in der Grundschule. Dort werden die Grundlagen für unsere Kinder gelegt. Als ersten Schritt fordern wir die sofortige Abschaffung der Sternenregelung, die es ermöglicht, zusätzlich zu den Klassenhöchstgrößen bis zu 3 Schülerinnen und Schüler in der Klasse zu beschulen. Dies gehört heute in weiten Teilen von Hessen zum Standard. Die individuelle Förderung von Kindern ist im Hessischen Schulgesetz vorgeschrieben. Individuelle Förderpläne für leistungsstarke wie für schwache Kinder sind vorgesehen. Dies ist in der real existierenden Klassengröße und der bisherigen Lehrerversorgung jedoch nicht möglich. Förderpläne werden nicht oder nur unzureichend aufgestellt und nicht kontrolliert. Dieser Zustand ist mit Blick auf das eingeführte Landesabitur nicht tragbar und unseren Kindern nicht zumutbar. Es ist dringend erforderlich, die Zahl der hauptamtlichen Lehrerinnen und Lehrer deutlich über 100% der Stundentaten hinaus zu gewährleisten, um alle Unterrichtsausfälle mit hauptamtlichen Kräften abzudecken. Bedarf an gemeinsamem Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen wird das viel zu knappe Angebot nicht ausgebaut, obwohl seitens der betroffenen Eltern eine große Nachfrage besteht. Ziel für alle Schülerinnen und Schüler muss ein hohes Maß an Integration sein. Dafür ist gemeinsamer Unterricht aus unserer Sicht unabdingbar. Die Lebenswelt unserer Kinder hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Dieser Veränderung muss Rechnung getragen werden. Jede Schule braucht in der heutigen Zeit eine funktionierende Schulsozialarbeit und Unterstützung durch Schulpsychologen. Und wenige Schulpsychologen haben wir leider wirklich. Großes Anliegen ist, dass Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Die hessische Verfassung garantiert den Eltern die Lernmittelfreiheit. In immer stärkeren Maßen werden Eltern zu Kasse gebeten, um Lernmaterialien und so weiter zu bezahlen. Nachhilfeinstitute haben einen boomenden Markt. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um alle benötigten Lehrmaterialien den Schulen bereitzustellen. Darüber hinaus gilt es, die besondere Berücksichtigung der Haushaltssituation von Kindern aus sozial schwachen Familien, unter anderem Hartz IV, zu berücksichtigen. Nur so kann die Chancengleichheit hergestellt werden, die alle unsere Kinder brauchen. Die Landesregierung. Die Landesregierung will das traditionelle dreigliedrige Schulsystem aus Gymnasium, Realschule, Hauptschule beibehalten und nicht fortschreiben, wie es immer wieder bekräftigt. Die Realität an den hessischen Schulen ist die Abstimmung mit den Typen. Gymnasien sind überwählt und nur 5% aller Eltern melden ihr Kind an einer Hauptschule an. Allerdings machen rund 20% aller Schülerinnen und Schüler einen Hauptschulabschluss. Nur für eine massive Förderung ist es dann oft zu spät. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sind in hohem Anteil in den Schulen, die Anzahl der Schulabbrecher weiterhin zu hoch. Defizite in den sprachlichen Fähigkeiten werden durch Förderkurse nicht ausreichend oder gar nicht ausgeglichen. Aus diesem Grund ist eine Fortentwicklung des Schulsystems im Sinne integrierter, durchlässiger Systeme sinnvoll, sowie bessere und gezielte Berufsvorbereitung und Förderung. Wir fordern daher die hessische Politik auf, endlich ihre Hauptaufgaben zu machen, so wie es für unsere Kinder täglich Usus ist. Und nicht länger rund 700.000 hessische Schülerinnen und Schüler die Rechnung für diesen Mangel an Zeit bezahlen zu lassen.